Podcast. Herzlich willkommen im Dienstag-Podcast. Heute ist die 14. Folge und wie immer möchte ich einmal reihum gehen und jeden mal fragen, was er so im letzten Monat gespielt hat. Diesmal sind wir fast voll Haus, wir sind 9 Leute, also nehmt ein bisschen Zeit mit und hört euch an, was es so für tolle Spiele da draußen gibt. 13 Carry One, wie geht es dir? Was hast du so im letzten Monat gespielt? Ja, mir geht's soweit ganz gut. Ich höre mich doppelt. also ich habe zuletzt gespielt Ketsu Fumaden Undying Moon und ansonsten habe ich auch noch ein bisschen das erste Shadow Warrior gespielt, also das Reboot-Remake, Fragezeichen. Ja, und in der Hinsicht bin ich dann auch dran. Also da bin ich momentan dran und ja, das war's. Alles klar, okay. Eisen, was hast du so in letzter Zeit gespielt? Ja, ich habe weiterhin Xenoblade Chronicles gespielt, bin jetzt bei 115 Stunden. Macht mir immer mehr Spaß, desto weiter man da reinkommt, aber habe trotzdem noch eine Menge vor mir bei dem Spiel. Was meinst du, wie viel Prozent hast du schon? Was meinst du, wie viel Prozent? Ich würde mal sagen, dass ich so bei 50% oder so vielleicht bin. Wie viel Zeit hast du schon reingesteckt? Ja, so 120 Stunden fast. Ne? Okay. Ja, gleichzeitig bin ich halt immer noch mit Genshin beschäftigt und als neues Spiel habe ich mal Lost Ark ausprobiert für den PC. Und was ist dein Eindruck? Macht Spaß, ist aber ziemlich langwierig. Alles klar, danke dir. Ist halt auch ein Deckerspiel und alles. Und ja, alles klar, danke dir. Aber ist jetzt lang, um das zu erklären. Locke, wie geht es dir? Was hast du so gespielt im letzten Monat? Locke, wir hören dich nicht. Hallo, hallo. Jetzt hören wir dich. Was haben wir so gespielt im letzten Monat? Was ich gespielt habe? Ich habe mir auch Lost Ark angeguckt, aber ich muss sagen, ich verliere schon die Lust daran. Echt? Wegen meinem tiefen Einfluss oder einfach so? Nö, einfach so. Ist mir auch zu ätzend alles, das mit dem Sammeln. Das wird schon zu extrem. Kauf doch einfach. Nee. Aber die wollen, dass du kaufst. auf jeden Fall ein bisschen Wargroove und was habe ich mir noch geholt? Down in Bermuda. Down so in Bermuda? Okay. Hast du schon angespielt? Halt so auf jede, ja, die erste Insel und dann musst du halt da so verschiedene Sachen suchen auf der Insel und dann gibt es versteckte Schalter und dann kommst du immer auf die nächste Insel. Wahnsinn, das ist ja richtig, richtig Indie. Hat ja nicht einmal eine Metakritik. Ja, und ist auch richtig cozy. Ja, okay, da müssen wir später noch drauf eingehen. Ja, cool. Den Papa macht er, ja. Dann haben wir auch schon dein Nachwuchs, dein Stammeshalter. Ja, ich schläf noch nicht. Gut, alles klar. Mo, was hast du so im letzten Monat gespielt? Ja, ich habe vor allen Dingen relativ viel King of Them gespielt, das ist ja rausgekommen. Und ich bin ja ein riesen King of Fighters Fan. Ja, und das haben wir in dem Turnier gesehen, was du letztens mitgemacht hast. Da bist du ja zweimal ins Finale quasi. Ich bin mit meinem Trainingspartner Dai im Grand Final gewesen. Ich bin auf dem Turnier in Luxemburg gewesen, da sind auch so King of Fighters Freaks wie wir. Ja, ich bin ein riesen King of Fighters Fan, schon seit Jahren. Und hatte gehofft, dass King of Fighters 15 ein sehr gutes Spiel wird und genau das ist es geworden. Es ist ein, wie soll man sagen, ein richtig krass Hardcore to the Bones Fighting Game. Es könnte quasi 1998 rausgekommen sein, so vom Gameplay. Das spielt sich genauso wie ein altes King of Fighters Spiel quasi. Ist überhaupt nicht so aufgeweicht oder so extrem gemacht, wie moderne Fighting Games heutzutage aufgeweicht werden, sag ich mal, sondern spielt sich wirklich noch genauso wie früher. Und ja, das ist genau das, was ich haben wollte. Ja. Ja, auch gut so. Das ist auch, wenn ein Franchise sich ändert, als, sag ich mal, Veteran immer oft enttäuscht. Und das bin ich zum Beispiel bei Guilty Gear auch mit dem Neuen. Finde ich das gut zu hören, wenn bei King of Fighters das eben nicht so ist. Dass man sagt, ja, hey, ich kaufe das Spiel und weiß, ich bekomme da das, was ich haben will. So. Ja. Bei den Spielen ist mir aufgefallen, man wählt immer direkt drei Charaktere, also man kämpft quasi mit einem Team. Und wenn jetzt irgendwie zwei schon weggeballert wurden, ne, und man muss mit einem noch drei Stück erledigen, hat man da überhaupt noch Motivation für? Oder denkt man sich, das ist unmöglich? Ja, nee, doch, das ist ziemlich gut gemacht, weil es ist so, dass man, wenn man einen Charakter des Gegners ausknockt, besiegt, dass man dann ein bisschen Leben auch regeneriert, je nachdem, wie schnell man den ausgenockt hat. Ach, krass, okay. Das heißt, man kriegt zusätzlich immer noch einen kleinen Bonus dafür wieder und hat dadurch die Möglichkeit, noch einen Comeback zu machen. Den Charakter tatsächlich noch gegen alle drei zu gewinnen, ist schon noch im Rahmen des Möglichen. Zusätzlich pumpt man auch immer mehr Meter, also die EX-Meter-Leiste voll, womit man eben mehr Ressourcen hat, um Special Moves und offensive und defensive Manöver auszuführen. Das heißt, der letzte Charakter wird auch Anchor deswegen genannt, weil der ist quasi dafür da, um einfach mit den Ressourcen so richtig krass nochmal auszurasten. Und dadurch kannst du halt, wenn du es drauf hast, mit einer Combo fast schon den ganzen Charakter direkt ausdocken, wenn du ihn einmal gut triffst. Ja, also ich gucke mir auch selten eigentlich an, wie andere spielen, aber das Turnier habe ich mir von vorne bis hinten durchgeschaut, weil das war einfach super spannend zu gucken. Ja, ich habe mir alles angeguckt tatsächlich. Ja, cool, freut mich. Ja, also King of Fighters, absolute Empfehlung für Leute, die Bock auf so richtiges Fighting Game. Wie der Film sagt, ja, bei Guilty Gear Strive, was ja auch so eine Fighting Game Serie ist, die Guilty Gear Serie, war genau das eben das, was mich auch enttäuscht hatte bei dem Spiel, dass es eben sehr stark auf, in Richtung Zugänglichkeit gegangen ist. Und das bringt das ganze Spiel immer so ein bisschen out of Balance. Wenn du es zugänglicher machst, dann wird es halt immer besser für neue Spieler natürlich, die halt schwierig reinfinden in so ein Spiel. Aber für Leute, die sich halt intensiv schon beschäftigen, da wird es dann halt eigentlich eher langweilig, weil halt viel Kreativität da geht und viel Anforderungen an Execution, also an sauberen Eingaben weggenommen wird, was ich immer schade finde. Wie findest du das im Vergleich zu Samurai Showdown? Ist ja auch eine Marke von SNK. Und was ist dein Lieblingscharakter von KOF? Also verglichen mit Samurai Showdown ist King of Fighters sehr viel kombolastiger. Samurai Showdown ist ja eigentlich nicht kombolastig. Samurai Showdown ist ja ein Spiel, wo du nur zwei, drei Hit-Kombos machst und ansonsten nicht nur einen Treffer beim Gegner machst und danach dann im Vorteil bist, der Gegner muss blocken, aber die Kombo ist zu Ende. Bei King of Fighters ist es halt so, du öffnest den Gegner mit einem guten Hit und kannst dann 20, 30, 40, je nachdem wie gut du bist, 40 Hit-Kombo dann da dranhängen. Also sehr kombolastiges Spiel. Und Samurai Shodan ist überhaupt kein kombolastiges Spiel tatsächlich. Ist eher so mit diesen Waffen basiert auf Spacing ausgelegt und so weiter, dass du in der richtigen Range stehst und den richtigen Button drückst, um zu schlagen. Ja, und mein Lieblingscharakter von King of Fighters ist tatsächlich, wenn er jetzt bald rauskommt, Rock Howard. Das ist der Charakter, der eigentlich aus der Garou Mark of the Wolves Fighting Game Serie ist und der kommt jetzt bald als DLC raus. Aber bis dahin spiele ich ja das Team Robert, Joe und Mai und von denen ist eigentlich im Moment Joe mein Liebster. Das ist so ein Muay-Boxer quasi. Ja. Und dann wollte ich aber noch erzählen, was ich sonst noch so gespielt habe, kurz und knapp. Da hatte ich noch mal ein bisschen weiter Inertial Drift gezockt. Das ist ja dieses Anime Racing Game mit Twin Stick Drift. Dann habe ich mit dem Heady ein bisschen Crisis Wing wieder gespielt und ein bisschen Under Defeat. Das sind so Shoot-Up-Spiele, die wir immer gern zocken. Und mit dem Chris habe ich mal wieder Battle Axe im Koop gezockt, was auch eigentlich ein cooles Spiel ist, aber so an einer bestimmten Stelle, ich glaube, der Fürsters hat absolut kaputte Hitboxen und ich wünsche mir so, dass das Spiel ein bisschen anpassen würde, nämlich ein richtig gutes Spiel. Aber so ist es leider immer super frustrierend, an so einer blöden Stelle immer wieder zu sterben. Und man hat eigentlich das Gefühl, dass man gar nicht getroffen wird, aber die Hitbox ist einfach viel größer, als man es auf dem Bildschirm halt wahrnimmt. Ach, krass. Wie bei Xenocrisis, da habe ich das Problem immer. Habe ich auch das Gefühl, die Hitbox ist riesengroß. Und da sterbe ich so oft, obwohl ich denke, dass ich das Model eigentlich daran vorbeidodge. Aber ja, man ist halt so. Ja, also bei Battle Axe ist das so frustrierend. Und da gibt es dieser besagte Boss, das ist so ein Drache und der schießt so eine horizontale Feuerflamme. Und man steht echt so einen guten Zentimeter weit weg von dem Feuer und stirbt trotzdem. Ich habe da sogar ein Video von gemacht, wollte ich den Entwicklern unbedingt nochmal schicken, weil sich das so unfair angefühlt hat in dem Moment, so zu sterben. Das ist ein Feature, Feuer ist heiß. Ja, genau. Ja, es ist super schade, wenn so ein Spiel eigentlich optisch einem super gefällt. Der Soundtrack, das Gameplay, alles super. Und dann kommen zwei, drei Sachen, die total kaputt sind an dem Spiel und machen einem alles kaputt. Ne? Dabei könnte man mit so einem bisschen Balance-Patch das total entschärfen eigentlich. Ja, ich finde das auch echt schade. Ich finde das Spiel auch wirklich schön, muss ich sagen. Battle Axe. Genau. Tja, ja. So ist das Indie-Leben halt manchmal. Und am Ende kann es irgendwie sein, dass irgendwo der Schuh drückt oder nicht der Richtige dafür gefunden wurde, das zu entwickeln. Und dann ist das Spiel am Ende einfach nicht rund. Da kann man nichts mehr machen. Vielleicht kommt noch ein Update. Wir hoffen's. Dann hole ich es mir auch mal. Alles klar. Danke dir, Mo. Kürbis, wie geht es dir? Was hast du so gespielt im letzten Monat? Ja, mir geht's gut. Jetzt auch wieder genesen. Und ja, ich habe auch King of Fighters viel gespielt, King of Fighters 15 jetzt, als das rausgekommen ist. Ich bin ja kein Veteran, was Fighting Games angeht, und ich kann bestätigen, was Moritz sagt, dass das nicht aufgeweicht ist und knackeschwer ist, wenn man da nicht so drin ist, aber es macht auf jeden Fall total Bock, das zu üben. Muss sich dann so die kleinen Ziele irgendwie setzen, wenn man da noch nicht so gut ist. Also so, ich weiß nicht, wenn man dann irgendwie mal einen gezielten Block gemacht hat oder einen Read gemacht hat, irgendwie muss man sich schon selber irgendwie freuen darüber und ja, da kämpfe ich mich gerade so ran. Aber mach Bock. Ich brauche nur noch einen dritten Charakter. Ich habe immer noch keinen, mit dem ich mich irgendwie, der mir irgendwie total zusagt. Ich warte, glaube ich, auf Bee Janet im ersten DLC. Die kenne ich noch aus Garou und da hätte ich Bock drauf. Nimm einfach den größten und stärksten Otto, den es gibt. Ich hatte bei den Online-Matches, die ich gespielt hatte ich das Gefühl, dass Clark am Gehirn amputiertesten ist. Aber mit Clark habe ich noch nie gespielt. Jetzt der interessiert mich irgendwie. Ja, ich habe irgendwie so eine Abneigung gegen so Militärgedöns. Das ist irgendwie nichts. Ja, mache ich irgendwie nicht. Das habe ich gespielt und dann habe ich, wie immer, ich auf jeden Fall Hades spiele ab und an. Das war so mein Corona-Chill-Game, weil tatsächlich ging da vom Kopf her nicht allzu viel. Ich dachte so, cool, da hängt man rum und irgendwie hat Omikron, dann kann man vielleicht ein paar Schmaps grinden, aber da ist man viel zu foggy im Kopf für, ich zumindest. Mhm. Und dann dachte ich, ich brauche jetzt so ein Spiel, was ich total hirnlos runterspielen kann und das ist bei mir immer ziemlich schnell Hades dann. Und mir fehlt auch noch immer ein einziger Haken bei den Achievements und irgendwann kriege ich den und dann falle ich selig und um. Und hab. Weißt du schon, welches Achievement das ist? Ja, Learn to Play the Lyre from Orpheus. Und es ist sehr, sehr langwierig und ich habe, es wird noch eine Weile dauern. Okay. Aber das war's. Genau, ja. Und ansonsten hier und da immer ein bisschen was gespielt. Ich habe vor allem wieder Crimson Clover World Explosion Arrange Mode gespielt. Aber jetzt auch noch nicht so richtig hart gegrindet, sondern ich spiele es immer wieder mal, um es nicht zu verlernen und arbeite so langsam aber stetig auf den 1cc hin. Und der ist in Reichweite mittlerweile, würde ich sagen. Ja. Ah, sehr gut. Alles klar. Ich danke dir. Möwe, was hast du so gespielt im letzten Monat? Auch Verschiedenes, unter anderem Space Scavenger, das habe ich durchgespielt, Das ist ganz cool gemacht. Man hat quasi einen Twin-Stick-Shooter und fängt an mit mit einem Würfel, wenn man so will. Der kann auch schon so ein bisschen was schießen oder hat so erstmal nur so einen leichten Stromblitz, den er von sich geben kann, um Gegner platt zu machen. Das Coole bei dem Spiel ist, dass man im Laufe der Zeit verschiedene Bauteile bekommt, die man alle individuell an diesen Würfel dran basteln kann. Und so ergibt sich dann nach und nach ein Raumschiff, das man dann selbst zusammenbaut und das dann auch unterschiedliche Fähigkeiten hat und verschiedene Skills und Upgrades, also auch was die Beschleunigung angeht oder generell das Movement auch nach links und rechts oder verschiedene Schüsse halt, Energiereserven und so weiter. Und man kann das auch jederzeit wieder neu anpassen, wenn man neue Teile bekommt und oder wenn es auch gerade irgendwie anders besser wäre, das Raumschiff, sag ich mal, kann man es auch einfach umbauen. Das ist alles ziemlich intuitiv gemacht, sehr leicht von der Steuerung, also sehr, sehr zugänglich auch. Ja, ist eine ziemlich gute Nummer, also wird auch schon fast als ein Cozy Game durchgehen fürs heutige Thema. Da muss ich auf jeden Fall richtig Bock gemacht, das Spiel. Da muss ich dir einmal kurz ins Wort fallen, weil Space Scavenger ist mega, mega cool. Total Indie. Gibt's nicht ja mal ein User-Rating auf Metacritic. Also ist echt mal wieder so ein Hidden Gem, was der Möwe hier raushaut. Und Eisen, du kennst ja Galaxy Trucker. Oder Locke, der kennt das natürlich auch. Das Spiel ist quasi auch so, dass du dein Schiff immer nach und nach so zusammenbauen musst, ohne dass man aber irgendwie Sachen vom Planeten sammeln muss. Dafür ballerst du halt rum. Und aber das ist auch so in so in so ein Grid, in verschiedenen quadratischen Feldern aufgebaut und dann kannst du die halt ausfüllen mit den verschiedenen Funktionen und Waffen, die man so hat, wo es auch unglaublich viele von gibt. Der Möwe hat mir das mal kurz gezeigt und das ist auch wieder ein fantastisches Spiel und ist auch cool zu hören, dass du auch schon durchgespielt hast. Höre ich da ein Siegel? Ja, das kriegt auf jeden Fall ein Siegel. Es gibt allerdings keine Endbosse, das wäre jetzt vielleicht ein einziger kleiner Kritikpunkt. Ich meine, hinterher kommen auch ein paar dickere Gegner, aber so richtig Endboss-Feeling kommt da jetzt nicht auf. Aber muss vielleicht auch gar nicht. Es ist insgesamt eine runde Nummer. Schön fand ich auch, dass das Schiff, was man am Ende dann komplett irgendwie zusammengebaut hatte mit verschiedenen Sachen, das Schiff, das wird dann im Anschluss abgespeichert und man kann damit einen kompletten Run wieder starten. Also hat man dann direkt mal ein richtig fettes Schiff am Anfang schon am Start und kriegt dann wieder neue Teile. Und da bin ich halt noch gespannt, wie weit man das ausreizen kann. Ne? Also, Ballspeed, wenn du das hier anhörst, es gibt keine Bossfights in diesem Spiel. Ich spiele sogar Hollow Knight. Das finde ich ja durchaus überraschend. Stimmt, ja. Das hat auch Bossfights. Möwe, du musst doch weitererzählen. Du hast noch ganz viele andere Spiele. Was ich sehr gerne durchgespielt habe, war Spectacular Sparky. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon erwähnt habe. Also ist auf jeden Fall mittlerweile eins meiner Favorites so für zwischendurch. Also das sagt mir einfach nur zu. Das ist ein Action-Jump, ein klassischer Axel. Man rennt von links nach rechts und ballert sich durch die Levels, kommen irrwitzige Gegner zwischendurch, auch Endgegner. Es hat einen super Sprachsynchronisation. Also das ist wirklich vom Feinsten für so ein kleines Indie-Game. Und ja, cooler Humor, coole Story, macht Bock, kann man so durchzocken. Ich bin jetzt gerade im schweren Modus dran. Und ja. Hatte ich auf deine Empfehlung auch gespielt. Auch ein Video. Ja. Hatte ich auf deine Empfehlung ja auch gespielt. Da hatte ich jetzt ganz vergessen zu erwähnen. Ja, kann ich auch total empfehlen. Waren super Stunden mit dem Spiel. Hat Spaß gemacht. Ja, also ich fand auch diese kleinen Schmappeinlagen zwischendurch auch ganz, ganz witzig. Und ja, es hat halt auch viel Abwechslung. Also man hat verschiedene Gefährte, die einem noch begegnen. Und ja. Genau, aber halt auch so ein Spiel, was man an einem Abend durchbringt irgendwie. Genau, das ist. Ja, kann man machen. Auf jeden Fall. Also ich weiß nicht, wie es jetzt noch wird auf den schwereren Stufen. Da könnte es vielleicht noch ein bisschen interessanter werden. Aber mal sehen, ja. Genau. Und sonst, was hatten wir noch? Genau, Astro Aqua Kitty habe ich durchgezockt. Ah, okay. Ist auch so ein Siegelkandidat, auch allein wegen dem seltenen Genre, das wegen der Genre-Kombination. Das ist quasi ein Schmapp kombiniert als RPG. Und man spielt quasi für so eine Bevölkerung, die nur aus Katzen besteht. Und ist halt auch komplett mit Story hinterlegt, richtig gut gemacht. Das alles findet unter Wasser statt. Also fährt ein U-Boot und das kann man dann auch mit verschiedenen Waffen upgraden, also ganz RPG-like auch, mit verschiedenen Skills, die man dann bekommen kann und Ausrüstung und so weiter und so fort, halt nur als Schmapp. Ne? Ja, mit einem Grind wahrscheinlich, die Waffen stärker zu machen. Genau. Ja. Und ja klar, Erfahrungspunkte sammeln kann man dann auch und so weiter und ja, ist cool gemacht. Ist auch nicht ganz so kompliziert von der Übersicht, sag ich mal, von dieser Größe der Welt und so weiter. Also es kommen immer verschiedene Abschnitte, die haben eine gewisse Größe, aber das ist jetzt nicht übertrieben. Also man hat eine recht übersichtliche Karte und kommt da ganz gut durch. Ja. Und dann gab's noch eins von Tikipot, auch mit Katzen. Achso, ja, das haben wir noch nicht ganz durch, also haben wir noch angezockt. Also das heißt auch Aqua Kitty UDX. Ist auch ein klassisches Schmapp. Zu zweit kann man das zocken. Und das Witzige ist halt, man kann in beide Richtungen fliegen oder tauchen, besser gesagt. Man also ist auch im U-Boot unterwegs. Und es ist halt so, dass das Level sich dann immer wieder holt. Man muss halt in einem gewissen Bereich seine Station beschützen vor den Gegnern. Die versuchen da Mitstreiter zu entführen. Da wird am Meeresgrund nach Milch gepumpt. Da kommen halt verschiedene Gegner, die versuchen dann die Mitarbeiter an den Pumpstationen unter Wasser dann zu entführen. Und die muss man halt davon abhalten, die Gegner, und gleichzeitig das ganze Feld clearen, wo dann auch zwischendurch noch Endgegner kommen. Und ja, irgendwann in den späteren Level wird es dann auch schon ein bisschen haariger. Da ist der Bildschirm mal schnell voll mit Bullets und ja. Das Interessante ist auch, das ist so ein Horizontal-Schmapp und es gibt verschiedene Wasserpegel. Das heißt, einmal hat man richtig viel Platz nach oben und nach unten, wo man auch ordentlich halt was klären muss. Oder es gibt auch die Situation, wo man einfach nur in ganz seichten Wasser kämpfen muss, wo man kaum ausweichen kann und so. Und das ist dann auch nochmal so ein witziger Zusatz, den ich so noch nicht so gesehen habe. Ja, also. Auch super cooles Game, auch schön für offline zu zweit, ne? Macht auf jeden Fall Laune. Was ich noch hatte im Programm war Megabyte Punch. Ist auch, kennt auch kaum jemand. Ist tatsächlich von den selben Machern wie Lethal League Blaze. Das kennen schon eher so einige Leute hier, denke ich mal. Und das ist so ein bisschen an Smash Bros. Orientiert, Megabyte Punch. So von der Steuerung oder von der Game-Physik, sag ich mal. Wobei, da geht's halt tatsächlich auch um eine richtige Story, die man da durchzockt und sich da durch Level kämpfen muss. Und das Witzige ist halt, dass man Roboter spielt. Die lassen sich komplett auch in ihre Einzelteile zerlegen und man kann da ziemlich individuell anpassen, wie seine Figur dann auch kämpft und aussieht und so weiter und so fort. Also ziemlich runde Nummer auch. Bis jetzt habe ich schon Bock dran und ich bin noch nicht so weit. Gerade mal zweite Level oder vierte, glaube ich. Kann man auch zu viert spielen, auch offline, was ich auch ziemlich cool finde. Auch den Story-Modus sogar. Muss man auch mal sehen. Oder nur Koop? Man kann auch gegeneinander sich kloppen und auch Koop zocken. Das ist schon cool, ja. Das hört sich auf jeden Fall mega interessant an. Der Entwickler heißt übrigens Team Reptile und die haben noch ein Spiel in der Pipeline. Boomfunk Radio oder so. Das ist so eine Art Indie Jet Set Radio Nachfolger soll das werden. Sieht ziemlich geil. Kenne ich noch. Jet Set Radio, war das nicht auf den Inline Skates oder was? Ja, genau. Genau. Inline Skates auf dem Dreamcast kam das Spiel raus. Ich habe nicht ganz so verstanden. Rush Cyberpunk. Ja, genau. Und die Fans haben sich immer ein neues Jet Set Radio gewünscht. Und es kam ja, haben die einfach jetzt einen Indie-Nachfolger quasi gemacht. So, geht so als das neue Jet Set Indie Radio. Mhm. So Teil 3 ja, praktisch. Cool. Teil 2 können wir noch für die Xbox. Aha. Ja, das klingt ja sehr schöne Aussichten erstmal, wenn das echt kommt. Also das Spiel hat früher auf jeden Fall richtig Bock gemacht, weiß ich auch noch. Ich hab's auch gezockt. Ja. Ein Release-Date gibt's, glaube ich, noch nicht, oder? Geil, ja. Ein Release-Date gibt's noch nicht, oder? Nee, steht nicht dran. Gerade eigentlich. Also das kann wahrscheinlich noch ein bisschen auf sich warten lassen. Ich frag mich, in welcher Engine das gemacht ist, das Spiel. Selbst ja, sonst, um mich noch mal ein bisschen kurz zu halten jetzt hier, Kung Fu Kickball habe ich ein bisschen gezockt. Da warte ich ja immer noch auf ein paar Online-Runden mit dem Locke. Das hat der Locke gerade unterschlagen übrigens. Deswegen muss ich das nochmal erzählen. Kung Fu Kickball. Kennst du das Spiel noch, Locke? Ich so lange drauf gewartet habe. Und? Wie findest du es? Ja, super. Ja, dann lass mal spielen wieder. Jetzt? Nee, jetzt nicht. Ja. Ja, genau. Das halt. Kirby habe ich angezockt, die Demo fand sie super. Wird ein super Spiel, ganz bestimmt. Und XCOM 2 bin ich jetzt gerade ein bisschen dran, aufgrund meiner neuen OLED-Switch, die ich bei eBay günstig schießen konnte. Habe ich da jetzt Platz für und ja, ist ein krasses Spiel einfach. Fängt schon total übel an mit den Auswahlmöglichkeiten und was man alles machen kann. Wird jetzt aber zu lange dauern, da jetzt auch noch drauf einzugehen. XCOM 2 sagt den meisten was und ja. Damit bin ich auch durch. Ja. Alles klar, danke dir, Möwe. Filsa, was hast du so im letzten Monat gespielt? Gute Frage. Ich überlege schon die ganze Zeit, aber ich glaube, es war gar nicht so viel. Hauptsächlich Ender Lilies gespielt. Ein hervorragendes Spiel. Ich habe ja dem auch schon einen Eintrag in unserer Hall of Game spendiert. Wunderschönes Metroidvania. Also ich meine, man hat ein Rundum-Paket, das man bekommt, wenn man dieses Spiel startet. Atmosphärisch, optisch wunderschön, selbst auf der Switch, die Ladezeiten sind extrem gering, worüber ich super überrascht bin, wie die das gemacht haben, da es ein Spiel mit Unreal Engine ist, was ja häufig eh optisch leiden kann und auch manchmal lange geht, auf der Switch nicht optimiert ist. Und davon war bei diesem Spiel überhaupt keine Spur zu sehen. Wunderbar portiert. Also ich hatte wunderbar, unglaublich viel Spaß mit dem Spiel. Es hat sich nicht angefühlt, es würde die Framerate einbrechen oder so. Es sieht wunderschön aus. Ich bin da echt extrem überrascht, was das Team da in dieses Spiel reingesteckt hat. Also da haben auf jeden Fall definitiv keine Amateure dran gearbeitet. Ich weiß nicht, es ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Indie-Spiel. Aber es ist irgendwas Japanisches und genau. Ja, ich kann das auf jeden Fall auch bestätigen. Ich habe das auch gespielt, habe dazu auch noch ein Video gemacht, das als nebenbei. Aber ich fand es auch genial. Also in der Lady ist auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Also allein schon, wenn man Dark Souls oder Bloodborne oder so auch mochte, ist es auf jeden Fall was. Ja, ich weiß nicht, ist halt Souls Games sind ja doch noch ein bisschen was anderes, aber was ich bei dem Spiel ganz spannend finde, tatsächlich ist auch die Kampfmechanik, weil der Charakter nicht selbst kämpft, sondern du mehr so wie Zauber oder eben Spells hast, indem du hast so Geister, die dich beschützen, deren Seelen du geläutert hast, und mit denen kämpfst du halt und du kannst die ausrüsten und je nachdem hast du dann ein ganz unterschiedliches Angriffsset. Du kannst das Spiel halt durchspielen und quasi drei Angriffstasten oder drei Tasten, die du belegen kannst mit unterschiedlichen Geistern und macht das Ganze sehr interessant, weil der Charakter eigentlich sehr zart und klein und wach wirkt und nur durch die Geister quasi letztendlich so stark sein kann, da die dem Charakter beschützen und das ist auch eine sehr, sehr schön erzählte Story. Auch mitreißend, wie sofern man das in so einem Spiel erwarten kann. Und ja, eine ganz klare Empfehlung. Ist aber sehr schwer tatsächlich. Ich glaube, damit tun sich manche Leute tatsächlich schwer, weil ich glaube ich nicht gesehen habe, dass man da die Schwierigkeitseinstellungen ändern kann. Könnte manche tatsächlich abschrecken, aber wenn man mit sowas überhaupt kein Problem hat, dann ist das eine bedingungslose Empfehlung, dieses Spiel. Also es ist auf jeden Fall auf einer Qualität von Hollow Knight oder Ori. Und sogar auch sehr, sehe ich da zumindest Parallelen in dem Spiel der Optik und wie sie funktionieren zum Teil. Und haben sie, hat das Team schon sehr, sehr gut umgesetzt. Da war ich echt überrascht. Ich glaube, das gibt. Ja. Und es gibt ja noch mehrere Endings in dem Spiel, also Wiederspielwert ist geboten und wie du schon kannst du halt nacheinander machen, theoretisch, also. Genau, und wie du schon sagst hier, die Story finde ich auch sehr, sehr gut. Ist auch ein bisschen kryptisch in der Hinsicht, man kann immer Sachen finden in der Welt, also wie bei Dark Souls beispielsweise, dass man halt dann ein Stück Papier oder so findet und dann auch ein bisschen von der Welt ein bisschen noch erfährt, also das finde ich doch schon sehr gelungen. Genau, das ist ja auch so ein Element, das ist ja, findet man ja bei Hollow Knight auch viel. Und das haben sie hier auch ganz gut umgesetzt, das stimmt schon. Und was habe ich noch gespielt? Lasher Suit Larry habe ich jetzt angefangen. Ja, also ich bin bisher sehr begeistert von dem Spiel, überraschenderweise, weil es ich mir das am Anfang habe ich mir den zweiten Teil einfach aus Scherz gekauft, weil ich beim Saturn, das ist das Angebot, boah, das, da haben die immer mal wieder. Gab es halt drei Spiele für zwei oder für wie viel? Für 40 Euro oder 30, glaube ich, sogar nur. Und dann lag das halt da und dann habe ich es halt mitgenommen. Habe ich ja, glaube ich, im Discord auch schon mal geschrieben. Wollte ich den ersten Teil auch haben, weil nur den zweiten ist ja irgendwie blöd. Und dann habe ich auf eBay geguckt und feststellen müssen, dass der erste Teil sehr teuer ist, wenn du den als Cartridge haben willst, weil die Leute jetzt auf einmal der Meinung sind, dass es sehr viel wert ist, wenn du das Spiel hast, weil es nicht so oft produziert wurde, scheinbar. Und dann habe ich es mir aus Italien gekauft, für einen halbwegs okayen Preis und jetzt endlich mal angefangen und bin sehr, sehr überrascht, was das Team da gebaut hat. Also die Engine, wie das Spiel funktioniert, ist ganz gut. Es hat halt hier und da so eine kleine, sag ich mal, Schönheitsfehler, die du erwarten kannst, wenn die Technik nicht perfekt ist, wenn das Budget nicht da ist, um extrem detaillierte Interaktionsmöglichkeit mit jedem Objekt darzustellen. Aber ansonsten ist die Produktion sehr hochwertig und die Dialoge halt auch im Deutschen super vertont. Ja, ich bin sehr zufrieden, weil das Spiel sehr lustig ist, vom Inhalt auch. Also ich weiß noch nicht, wie das so weitergeht und ob es nicht irgendwann langweilig wird, aber bisher bin ich durchaus super positiv überrascht, dass der Humor mich so packt, weil ich auch gedacht habe, was da wohl rauskommt, aber vielleicht ist dann doch irgendwie sowas mit in der Generation, in der ich aufgewachsen bin, weil da viele eben auch Anspielungen da sind, soweit ich sehen kann, und halt auch so ein bisschen der Humor lustig ist. Ja, genau, aber ich glaube, so ansonsten habe ich gar nichts gespielt, weil ich tatsächlich eher mit anderen Dingen beschäftigt war, wie mein Mega Drive-Spiel ein bisschen zu bauen. Bin gerade am Sprite-Work. Ah, cool. Und ja, muss mich da einschauen, tatsächlich mit YouTube-Videos so ein bisschen rumprobieren und habe mir auch so ein Grafik-Tablet geholt. Aber ist gar nicht so einfach, weil ich da nicht so mega begabt bin. Aber und die sogar, Software, du hast halt sogar mit Grafiktablett, aber du bist doch noch. Pixeln, oder? Arbeitest und dann vielleicht am Ende mit der Maus noch korrigierst. So habe ich das zumindest, war das bisher ganz gut, wie ich gearbeitet habe. Das Coole ist tatsächlich sogar, weil ich Linkshänder bin, aber meine Maus schon immer mit rechts bedient habe, kann ich beide Sachen in der Hand haben und cool. Bisschen, aufeinander abstimmen. Das ein bisschen vielleicht auch umständlich sein kann, weil wenn du das Tablett stellt, der quasi die Größe des Bildschirms da, wenn dein Stift nah genug dran ist, dann zentriert er den oder stellt er die Maus immer an den Punkt, wo du gerade das in der Hand hält, sondern muss man immer die Hand schütteln, damit die Maus ungestört benutzbar ist. Du brauchst ganz klar zwei Mauszeiger. Aber unter Linux geht das doch, habe ich gedacht. Tatsächlich könnte es bestimmt gehen. Ich habe mich damit bisher nicht beschäftigt, aber das ist vielleicht gar keine dumme Idee. Ja. Also damals von meinen IT-Jungs habe ich das so aus Witz gesagt, dass ich zwei Mauszeiger haben möchte, damit ich doppelt so schnell arbeiten kann. Und dann haben die mir auch erzählt, dass das wohl geht unter Linux. Aber ist schon lange her. Ja, das müsste ich cool. Mal meinem Chef erzählen. Ja, mit dem Spiel geht's voran. Also ich habe seit dem Stand, wo ich gepostet habe ich bessere Hitboxen oder beziehungsweise bessere Kollisionsabfrage mit den Händen, die ich noch einbaue oder den Schlägern. Da weiß ich noch nicht, wie das am Ende aussehen wird. Aktuell sind Schläger, wo ich gerade eine Animation für baue, dass wenn ich den mit der linken oder rechten Hand schlage, dass das in die eine oder andere Richtung geht und die Physik ein bisschen aufgepeppt noch, das Spiel besser ja, funktioniert. Ja, cool. Und ja. Da würde ich echt gerne mal mehr Content von sehen. Du hast auch nichts gezeigt von. Ja, doch, ist nicht viel passiert, eben außer dass ich ein bisschen die Hitboxen programmiert habe. Ich habe einen Sprite erstellt, einen Tux als Übungsobjekt. Der hat einen Schläger in der Hand. Der ist schon animiert auf dem, also im Spiel, aber er macht halt nichts anderes als ein bisschen hin und her wackeln, dass halt so eine Idle-Animation dasteht. Aber ja. Ich habe auch nur leider bedingt Zeit. Ich würde dem Ganzen viel, viel mehr gern widmen, aber. Ja, das ist ja immer so. Hat doch nur ein Handbrake. Alles klar. Danke dir, Fizzer. Hedy, du bist jetzt neu unter uns. Deswegen wollte ich dich gerne mal fragen, ob du dich einmal kurz vorstellen kannst und dann anschließend erzählst, was du so im letzten Monat gespielt hast. Natürlich. Ja, mein Name ist The Hedy Bear. Ich bin, quasi neu, nun auch nicht so neu, sage ich jetzt auch mal. Ich bin 2019 damals beim Coregamer-Treff dazugekommen, habe da den Mo kennengelernt und dann auch durch die Treffs halt dann auch den Nindies Nonstop Discord, gerade dich, Flux. Und zu mir selber, ich spiele, seitdem ich die Stärke habe, einen Controller in die Hand zu nehmen und hochzuheben, sage ich mal. Damals schon oben in Eckernförde, bin eigentlich ja an der Ostsee geboren, bin aber nach NRW runtergezogen und habe seitdem... An einem wunderschönen Ort, muss man auch sagen. Ja. Direkt am Wasser. Definitiv. Und habe damals schon mit meinem Bruder am PC gespielt und dann auf die Konsole dann auch umgewechselt, dann teilweise auch Streit produziert, weil ich an seiner Konsole zocken wollte unbedingt, weil ich mir sie selber nicht leisten konnte. Ja. Und habe dann irgendwann selber angefangen, die ganzen Sachen zu sammeln und bin seitdem her auch stolzer Gamer. Und ja, finde es sehr schade, dass seitdem ich meine Ausbildung habe, weniger zum Zocken komme. Beziehungsweise ich meine Ausbildung beendet habe und seitdem im normalen Arbeitsleben weniger zum Zocken komme. Aber so ist es halt. Ja, und ansonsten Entertainer. Bin unterwegs, bin der Streambeauftragte des CGTs. Ja. Mehr kann ich da auch eigentlich nicht zu sagen. Was habe ich letzten Monat gespielt? Ich muss kurz so einmal dir ins Wort fallen. Ja. Der Mo und der Hedy, die haben auch zusammen jetzt einen Podcast am Start. Er war jetzt nicht so höflich, dafür Werbung zu machen, aber ich mache es an dieser Stelle. Also schaut mal auf Twitter vorbei. Koop-Kombo heißen die Jungs. Genau, sind noch in der Bearbeitung. Genau, es ist alles noch gerade frisch entstanden. Und wenn die erste Folge reinkommt, dann hört auf jeden Fall mal rein. Definitiv. Da würden wir uns sehr freuen drüber. Danke. Schande auf mein Haupt. Wir wollten eine Folge machen. Was? Mittwoch hatten wir geplant, die nächste Folge zu machen. Ne? Nächste Folge zu machen. Genau, richtig. Die wird auch live auf Twitch gestreamt. Genau. Und werden wir jetzt gerade auch live auf Twitch gestreamt? Oder? Du hattest mich ja gefragt. Ja. Okay, also der Hedy Bear, der ist auch Twitcher, da könnt ihr auch mal reinhören, da hört er uns jetzt gerade. Da gehört zum Beispiel der Super Red Fox gerade zu, ja. Ja, perfekt, genau. Und in dem Podcast geht, soweit ich es verstanden habe, halt nur um Co-op-Games. Genau, also nicht nur, es geht halt um Gaming-Themen allgemein. Wir hatten zum Beispiel letztes Mal das Thema Online-Gaming, wie ist es zustande gekommen, was ist mit den Offline-Gaming passiert, etc. Und wie dieser ganze Hass auch in diesen ganzen Online-Games momentan einfach nur noch rumspreadet. Was allerdings nicht aufgenommen wurde, da Twitch uns leider einen Strich durch die Rechnung gemacht hat und den Button nicht standardmäßig angehakt hat, leider. Ja, passiert. Mein Gott, erste Folge, da kann so viel technischer Kram blöd laufen, ist so. Und dafür bin ich bin euer erster Beta-Fan quasi. Ich habe die erste unveröffentlichte Folge gehört. Das ist auch sehr viel wert, muss ich sagen, heutzutage. Ja, aber ansonsten. Ja, auf jeden Fall super Ding. Hört man sonst eigentlich überall wenig drüber, dass da Leute drüber quatschen und auch super kompetent seid, die beiden. Danke. Und da bin ich total gespannt drauf. Ja, vor allem ist es halt auch ein Podcast, wo die Leute auch selber nochmal mit interagieren können, weil wir lesen ja auch nebenbei den Chat auch noch gerne mit vor, versuchen aber trotzdem am Thema noch irgendwie zu bleiben. Dementsprechend also eigentlich eine super Mischung. Deswegen vielen, vielen lieben Dank für die Werbung, dass du die hier nochmal gemacht hast. Genau. Und wo war ich jetzt stehen geblieben? Faden verloren. Letzten Monat Games. Du wolltest, genau. Da, ja genau, Asche auf mein Haupt. Ich habe tatsächlich nie so viele Indie-Games letzten Monat gespielt. Ich habe allgemein sehr wenig gespielt, muss ich dazu sagen, weil Real Life einfach gekickt hat. In letzter Zeit sehr viel Tekken 7 gespielt, einfach um in die Materie weiter einzusteigen und meinen Panda zu trainieren. Ja, mit dem Mo Crisis Ring haben wir nochmal gezockt. Das war, ja, ich weiß nicht, es hat sich nicht viel geändert. Also der Mo hatte mich gelockt mit, ja, es hat jetzt ein tolles Update bekommen. Die Patterns sind jetzt nicht mehr so arschig. Und dann dachte ich mir so, okay, ja cool, kann man nochmal ein Go geben, vielleicht ist ja der One-CC drin. Nein. Das Game hat genauso ein durchgenommen, wie Crisis Wing davor immer noch war. Ah, schrecklich. Einfach die Bullet Patterns ist ja nicht mal das Schlimme. Das Schlimme ist einfach an dem Spiel, dass die Hitbox der Schiffe einfach gigantisch ist. Also wirklich, da fühlt man sich so, als würde man nur eine Bullet streifen und das ganze Schiff explodiert halt. Das macht halt überhaupt keinen Sinn in meinen Augen. Wahnsinn. Ansonsten, was habe ich da noch gezockt? Ja. Palladius Blaze haben wir doch. Ja, stimmt. Hätten wir dann halt auch vergessen. Ja, doch, könnte man sagen. Du kannst doch erzählen, was du so gespielt hast. Du musst jetzt nicht Indie sagen. Ja, okay, gut. ja, haben wir noch gezockt. Ein schönes Schmapp. Schöne Mechanics vor allem. Und da sind wir auch fast durch. Da fehlt noch tatsächlich das letzte Level, damit wir den One-CC haben. Und da werden wir noch unsere Strats weiter ausarbeiten als die One-CC Brothers. Beziehungsweise die Koop-Kombo. Was habe ich noch gespielt? Boomerang Fu. Ein sehr, sehr schönes Multiplayer-Game. Oh, also wird schon ein Klassiker bei uns. Ja, sehr gerne auch bei uns im CGT gezockt mit den anderen. Sechs-Player-Madness, würde ich schon sagen. Für die Leute, die es nicht kennen, man spielt ja halt einfach ein Gericht teilweise oder eine Kaffeetasse oder scharfe Soße und muss sich dann versuchen mit Boomerang kaputt zu werfen, wo noch komische, kleine, geile Gimmicks mit eingebaut sind, mit Items, die man usen kann und verrückte Maps einfach. Also wirklich wunderbares, schönes Spiel für wenig Geld. Dreht völlig durch, wenn du Items hast. Ja, definitiv. Extrem Imbalance. Der Teleport ist auch extrem overpowered in dem Spiel, wenn du das drauf hast. Ja. Welchen Charakter nimmst du immer? Sushi. Ich bin Ninja Sushi. Oh, sehr gut. Das Ninja Sushi. Prost. Genau. Ja, was habe ich sonst noch gespielt? Jetzt aber schnell, welcher Charakter jeder nimmt. Also ich bin die Chili-Flasche. Avocado. Ich habe das Eis am Stuhl. Ich kenn's nicht. Möwe, was hast du? Den Hidden Burger. Den was? Den Burger. Der Burger ist auch gut, ja. Den Burger, nice. Genau. Locke und du? Den muss man da jetzt freizocken. Die Avocado. Die Avocado. Okay. Aber alle mit dem Boomerang Fu hier. Wir müssen unbedingt mal ein Boomerang Fu Event machen. Ja, auf jeden Fall. Das ist das geilste Paar. Ja, auf jeden Fall. Ich habe ja jetzt letztens neue Charakter auch, habe ich gesehen. Ne? Muss man sich kaufen, aber irgendwie. Ich habe den DLC gekauft. Ach, cool. Ja, sauber. Cool, bis welchen Charakter nimmst du immer? Ich habe zwar den DLC gekauft, ich nehme aber trotzdem die Banane mit der Sonnenbrille. Ah, cool. Das hat Stil. Es gibt halt noch Güte und andere Gimmicks. Fühlt sich gut. Alles klar, okay, sorry, Herr, ich habe dich schon wieder unterbrochen. Alles gut. Ja, dann noch Rage Kart 8, also Mario Kart. Ein Spiel hat, glaube ich, neben Dark Souls es noch nicht geschafft, dass ich meinen Controller irgendwie weggeschmissen habe als dieses Spiel. Und es ist tatsächlich wirklich, ich habe mehrfach den Controller weggeschmissen. Das hat einen richtigen Revival bekommen, irgendwie, das Mario Kart. War schon. Ja, da sollen jetzt noch draus kommen mit neuen Strecken. Ich bin gespannt. Wann kommen die neuen Maps, ja? Oh, gute Frage. Die erste Welle, wann ist das? Gute Frage. Ja. Mitte diesen Monats schon. Ich glaube, in 23. oder 26. Scheiße, ich habe kein Geld, ey. So eine kommst du sonst auf? Ja. Hast du nicht dieses Online Plus? Nein, gerade weil es mir nichts nützt. Das ist einfach, ich habe eine Nintendo 64 zu Hause stehen. Wozu soll ich mir noch einen Nintendo 64 Emulator auf die Switch holen? Aber Eddie, du kannst einfach die Strecken mitfahren, ohne dich zu kaufen. Das soll das sogar ja, okay. Ja, okay, das ist cool. Das stimmt. Den Mega Drive? Ja, habe ich auch zu Hause, die Genesis Mega Drive. Aber nicht im CGT. Okay, da steht auch alles. Ein. Ja, schwierig. Ja. Du hast nur einen für unterwegs. Ja, gut, stimmt. Wobei, da gibt es ja auch noch diese Handhelds, die man dann da auch sich irgendwo aus dem Amiland holen kann. Die sind auch ganz cool. Aus China, Steam, ja. Steam Deck. Steam Deck. Steam Deck. Das ist alles Geld. Das ist alles bares Geld, was ich nicht habe. Ja. Leider, leider. Ja, der Müll war auch schon auf OLED aufgestockt. Ja. Der hat jetzt auch schon 100 Switches zu Hause. Ich musste mich mit hunderten Betrügern auf eBay auseinandersetzen, bis ich einen ehrlichen gefunden habe. Ja. Das glaube ich sofort. Ja, ansonsten. Ich habe auch zwei Switches, die relativ früh noch gekauft. Ja, nach meiner ersten Runde. Da müssen wir auch mal eine Podcast-Folge zu machen. Eine Switch, reicht dir das? Ein Band muss her. Auswitchen. Ja, genau. Ansonsten, was habe ich noch gezockt? Under Defeat, auch ein schönes Dreamcast-Schmapp. 3D-Schmapp mit einer schönen Rotation-Funktion. Das spiele ich mit Mo gerade ganz gerne. Wir versuchen da auch immer noch den 1CC zu packen. Ja, und ansonsten kann ich eigentlich nur noch von Road 96 berichten, weil ich das letztens erst bei Mo auf der Switch gesehen habe, dass er sich die Demo geladen hat. Ich habe es zwar nicht gespielt, aber ich habe es durchgespielt im Stream. Und ich muss sagen, dieses Spiel kriegt zu wenig Recognition. Es ist ein geiles Story-Game. Es hat eine richtig, richtig tiefe Story hinter. Es hat mich zum Weinen gebracht, dieses Spiel, weil die Charakterbindung einfach zu krass ist. Dementsprechend einfach mal antun. Ja, ja, das ist übrigens auch in unserer Hall of Game. Ah, nice. Road 96 von Boys. Hatte ich auch vergessen, habe ich auch kürzlich durchgezockt. Der Titel hat mich halt irgendwie so überhaupt nicht angesprochen, aber das sollte ich anschauen, oder wie? Ja, also wenn du auf Story Games und Entscheidungen und sonst was scharf bist, mach es. Ah, das klingt cool. Ja, das spiele ich gerne mit meiner Freundin zum Beispiel. Ja, genau. Ja, perfektes Game eine Demo. Dafür, definitiv. Lohnt sich richtig gut. Hier Heavy Rain wird oft im Vergleich genannt. Ja. Oh, stimmt, ja, okay, weil das ist so Spiele liebt meine Freundin hier. Aussie Games. Ja. Genau, genau. Jetzt geht's los. Weiß ich noch nicht. Heddy, hast du noch was gespielt? Nee, ich habe, wie gesagt, letzten Monat echt wenig gespielt, leider. Also wirklich wenig. Das war aber schon viel, fände ich. Echt? Ja, das hast du nicht gespielt, das hast du viel gespielt. Ja. Alles klar. Da habe ich deutlich weniger gespielt. Dann kommen wir mal zu unserem Hauptthema. Und zwar überlege ich mir ja jetzt seit ein paar Folgen immer schöne Reime. Und das Thema heißt Indies zum entspannt zurücklehnen. Welche Cozy Games kannst du empfehlen? genau. Dann legen wir mal los. Also die allererste Frage, die ich mir überhaupt stelle, ist, wie könnte ich mir jetzt ein Cozy Game definieren? Also ich habe mal im Internet nachgeschaut. Es gibt natürlich wie immer bei solchen Buzzwords 1000 verschiedene Definitionen. Ich habe gelesen, das soll auf keinen Fall ein Genre sein, sondern eher ein Gefühl. Cozy heißt ja übersetzt ja einfach bequem. Und das sind einfach so Spiele, die einen ein gewisses Gefühl in einen aktivieren. So würde ich das jetzt beschreiben. Was sagt ihr dazu? Ja, zum Beispiel, da fallen mir auch ganz klassische Spiele ein, wie Pokémon ist für mich ein Cozy Game. Mhm. Sowas wie, wie heißt Harvest Moon, das klassische Spiel. Was gibt es noch? Was würdest du sagen, ist auf keinen Fall ein Cozy Game? Ein actionreiches Spiel, wo du viel gezielt Buttons drücken muss, timing-intensive Spiele, die dich fordern, ist für mich kein cozy Game. Eisen, du hast ja mal erzählt, du hast auf jeden Fall ein Spiel, auch siehst du als cozy Game, was aber eigentlich actionlastig ist. Ja, würde ich schon so sehen, weil es gibt ja so gerade so Rollenspiele oder so, ne? Also es gibt ja dann Bereiche, wo dann okay, Action lastig ist, aber man kann auch mal sagen, oh, heute habe ich mal keinen Bock auf Action und erkunde dann einfach nur die Welt oder sammle irgendwas oder was auch immer. Also man kann sich da ja entscheiden, was man gerade machen will, ne? Und da gibt es halt entspannte Phasen und es gibt halt actionlastige Phasen und ja. Ach so, aber, also, dann also du würdest aber schon sagen, dass diese Exploration, die du dann da machst, dann eher zum Cozy Gaming für dich gehört und wenn genau. Es jetzt richtig zur Sache geht und du kämpfst, dass es dann kein Cozy Gaming mehr ist. Ja, macht Sinn, ne? Wenn man ja. Da so mehr oder weniger so eine Open World hat, kann man sich das ja irgendwie, dann macht man sich ja selbst irgendwie die Story, ne? Da kann man sich dann kann man für sich dann entscheiden, ob man jetzt Cozy spielen will oder nicht. Stimmt. Das sehe ich auch so. Aber ich glaube, der Kürbis meinte auch, dass er auch gut entspannen kann, wenn er unter Stress ist. Ja, also jein, das ist ein bisschen kurz gesagt, glaube ich. Also was ich halt finde, ist, das gibt so so verschiedene Arten von Games, die Games cozy sein können. Also auf der einen Seite würde ich sagen, es gibt halt Spiele, deren ausgeschriebenes Ziel ist per Design ist, dass sie entspannt sind. Und dann gibt's halt Spiele quasi, die man selber irgendwie auf eine Art und Weise spielt, dass sie für einen persönlich cozy werden. Oder Spiele quasi, die immer nach einem gleichen Pattern funktionieren, die man selber aber schon so gut kennt, dass sie sehr entspannt für einen werden. Dann können die theoretisch auch einen stressigen Unterbau haben, aber wenn man den mittlerweile gut lesen kann, quasi, dann wird das schon entspannter. Also, aber es gibt natürlich so Spiele wie Journey oder so, die halt explizit so ein bisschen so gebaut sind, dass die chillig sind. Ich kann zum Beispiel mittlerweile total gut bei sowas wie Hades halt entspannen, einfach nur weil ich halt die Stunden da reingeknallt habe, dass das Spiel mich wenig überrascht sozusagen und es ist extrem beruhigend für mich, das zu spielen. Also das ist für mich total. Ja, super zum Runterkommen. Das nehme ich dann auch nicht mehr mit ins Bett oder so. Also es ist nicht so ein Spiel, wo ich danach aufgewühlt ins Bett gehe, sondern chillig. In einer gewissen Zeitportion, die absehbar ist. Und genau. Und das ist per Definition eigentlich kein chilliges Spiel, aber ich habe es mir mittlerweile mit den Stunden, die ich reingeknallt habe, chillig gemacht. Aber das kann man ja auch in anderen Themen sehen. Es gibt ja auch hier die Autofahrer, die bei Heavy Metal entspannen. Yay. Das erwiesen. Ich kann das aber auch krass nachvollziehen, wenn ich gerade an mein neuestes Achievement in Horizon Chase Turbo denke. Da habe ich ja jetzt tatsächlich noch die 100% gemacht. Da habe ich jetzt 60 Stunden reingebuttert in dieses Spiel und in der letzten Challenge musste ich in dem Long Endurance 109 Races nacheinander machen, wo ich nicht bei einem einzigen auch nur Sechster werden durfte. Man musste mindestens Fünfter werden. Und ja, wie der Kirby sagt eigentlich, ne, also tatsächlich, das kann ich sehr nachempfinden. Das Spiel ist ja per Design eigentlich eher stressig, weil man halt total hektisch in die Kurven fahren muss die ganze Zeit. Aber wenn man da 30, 40 Stunden dann einmal drin hat, dann ist das so entspannt, weil man, keine Ahnung, man fährt automatisch so gut, dass man es dann einfach zum Runterkommen, zum Abschalten nutzen kann. Ja. Also ich muss sagen, Rennspiele machen mich generell richtig fertig. Nach dem Rennspiel, da bin ich echt platt, weil ich da durchgehend angestrengt bin. Und das sind auch eine der Spiele, wo ich aufhöre zu zwinkern, wo dann meine Augen langsam trocken werden. Das ist aber vorhin gerade, das war aber auch ein interessanter Ansatz. Also letzten Endes beim Mo und beim Kürbis, da werden ja letzten Endes actionreiche Spiele, die wandeln sich ja um zu einem Cozy Game. Nur weil man irgendwann den Skill erreicht hat, dass man das entspannt spielen kann, wo andere Leute, die das vielleicht anfangen, erstmal überhaupt nicht entspannt dazu. Den Effekt hast du ja auch bei Schmaps. Ja, auf jeden Fall. Den Effekt hast du definitiv ja auch bei Schmaps, was ja gerade das Gefährliche ist, wenn du gerade solche Challenges Win 1 CC angehen willst. Oder gerade in einem Turnier im Rival Megagun, wenn du da schon drei Matches hintereinander irgendwie gespielt hast und du gerade in deinem Flow bist und du denkst, okay, scheiße, jetzt kommt halt nichts mehr Anstrengendes, was ich dodgen muss. Und auf einmal kommt da die Welle des Todes auf dich zu, wo du dann wirklich schon am Schwitzen bist, der Controller dir schon fast 180 Grad in der Hand wegdreht. Das ist definitiv eines der krassesten Phänomene, die ich finde, dass wenn Stress da ist, trotzdem aber, wenn du diesen Lerneffekt schon hattest, du dabei so entspannen kannst oder so abtauchen kannst in das Spiel, dass du dich gar nicht mehr konzentrierst. Das merke ich zum Beispiel bei Sekiro, merke ich das ja auch. Ich meine, viele sagen ja Sekiro, ja, schweres Spiel und bla, fange ich erstmal gar nicht mit an. Aber ich habe zum Beispiel gemerkt, wenn ich dann zum Beispiel Sekiro oder so zocke, mittlerweile habe ich das immer noch drauf. Ich spiele es immer noch gerne und wenn ich zum Beispiel irgendwie schlecht drauf bin oder so, irgendwie da mal draufballern möchte oder keine Ahnung, was irgendwie den Boss fertig mache oder irgendwie so vom Stress runterkommen, dann ist Sekiro nicht schlecht. Aber ich möchte zum Thema Cozy Games und so generell noch ein bisschen was sagen. So, das wird jetzt ein bisschen ausführlicher. Tut mir jetzt leid. Ja, Cozy Games habe ich mir auch überlegt. Eigentlich habe ich mich darauf fokussiert, dass wir jetzt über entspannte Spiele sprechen. Und das ist jetzt auch meine Definition von Cozy Games. Und da möchte ich eigentlich auf zwei Spiele zu sprechen kommen aus dem Indie-Bereich. Und zwar handelt sich beide um Visual Novels. Und ich finde Visual Novels in der Hinsicht richtig gut zum Entspannen. Weil ich habe das zum Beispiel gemerkt, eins der Paradebeispiele ist für mich Valhalla. Das ist ein Cyberpunk-Bartender-Adventure. Und ehrlich gesagt, ich bin hin und weg von dem Spiel. Also ich habe es letztes Jahr durchgespielt. Das war eins der Top-Spiele, die ich letztes Jahr durchspielen durfte. Und man ist einfach in der Bar, mixed drinks, hört den Leuten dazu, was sie zu erzählen haben. Man saugt die Welt ein bisschen auf und man kann die Musik dann noch auswählen. Das ist einfach nur Entspannung pur. Also wenn ihr irgendwie was Entspannendes sucht, ist Valhalla nicht schlecht, aber auch dieses wie heißt das nochmal? Coffee-Dings. Ich hoffe, es ist... Genau. Das habe ich zwar noch nicht gespielt, aber geht auch in dieselbe Richtung. Ja, Valhalla habe ich tatsächlich leider auch immer noch nicht durchgespielt, aber schon, weiß nicht, bestimmt 5-6 Stunden einmal beim Einschlafen. Da habe ich dann irgendwann nicht mehr so genau gelesen und dann habe ich auch besser aufgehört. Aber fand ich auch ein super Spiel, wie du sagst. Man, dadurch, dass man die Musik einstellen kann und dann gibt es noch ein Bonusspiel. Man hat halt so ein, man fühlt sich halt ein bisschen auch in den Charakter hineinversetzt. Oder nicht nur ein bisschen, sondern eben sehr gut sogar. Und ja, das Spiel kann ich auch gut empfehlen, wenn man von Cozy Games spricht. Und, die Stories, die Charaktere in der Bar erzählen, sind dann super lustig und liebevoll gemacht. Die Animationen und auf der Switch sogar auch sehr gut im Bett zu spielen, weil der Touch-Support super funktioniert, weil das Spiel eigentlich sogar darauf ausgelegt ist. Wo ich sage, zum Thema Cozy ist das auch ein wichtiger Punkt, wenn man dann schon sagt, dann muss man sich's auch gemütlich machen im Bett oder so. Unter dem Bett. Ja. Nee, aber genau halt. Ist so. Die Switch nicht eigentlich die perfekte Cozy-Konsole für euch? Auf jeden Fall. Ist es ja aus vielerlei Hinsicht die perfekte Konsole, aber. No. Ja, doch, auf jeden Fall. Die Switch ist die Cozy-Konsole, weil ich einfach überall bequem damit spielen kann. Ja, weiß ich nicht so. Weil ich habe es meistens so, dass ich, wenn ich irgendwie im Bett liege und die Switch zocke, dann mir nach circa einer halben Stunde entweder das Handgelenk wehtut oder mein Arm einschläft. Weil ich immer so ein Seitenleger-Gesicht fällt. Deswegen Touch-Support. Wie gesagt, Valhalla ist super. Dann legst du die Switch hin und schiebst ein bisschen mit deinem Finger wie im Smartphone. Ja gut, aber wenn du Spiele hast, die keinen Touch-Support haben, ist das halt schon schwierig. Ich mein, ne? In dem Fall wollte ich das anmerken, dass es ein sehr cooles Feature ist, aber da gebe ich dir recht, die Switch ist halt sehr schwer und auch Steam Deck wird da so ein spannendes Thema, weil eben beim Cozy Gaming, da ist ein Gameboy oder ein 3DS zumindest auch schon recht schwer, aber die Switch ist schon nochmal eine andere Hausnummer zusammen mit dem Steam Deck. Ich finde, mir hat der Satisfy-Grip von Ballspeed unheimlich geholfen, dabei mir sind auch immer die Hände eingeschlafen. Aber der ist echt gut dafür. Also ich der weiß. Der ist auch gut, den habe ich auch. Macht das einen Unterschied, oder wie? Ja, auf jeden Fall. Ja, der weil du da so Hände von hast, ja. Der wurde halt so designt, dass die Handgelenke, der hat verschiedene Winkel an den Griffen links und rechts. Und das liegt daran, weil die Control-Sticks ja auch verschiedene Positionen haben an den Joy-Cons. Und da ist der Winkel des Handgelenks extra angepasst worden. Deswegen ist das asymmetrisch, das Teil. Also ich finde, Cozy Game spielt hier alle falsch. Wenn ich ein Cozy Game spiele, dann stelle ich meine Switch einfach in Tabletop-Home-Out. Wenn ich im Bett bin, meinetwegen einfach neben mir im Bett. Und dann nehme ich einfach beide Joy-Cons raus und dann schmeiße ich mich irgendwie hin, wie ich will. Und dann kann ich spielen. Also da kann meine Hand hinterm Rücken sein oder was weiß ich. Da gebe ich dir recht, das ist auch super gut an der Switch. Das habe ich auch schon oft gemacht. Pokémon zum Beispiel mit meiner Freundin. Die spielt groß auf dem Fernseher. Und ich habe meine Switch neben mir liegen und habe die Joy-Cons lose in der Hand und drücke halt ein bisschen Knöpfchen, fang vor Pokémon, ist auch super gut. Ja, weil so hat man eine Konsole, wo links und rechts voneinander geteilt ist, ne? Oui. Ja. Aber da würde ich mir zum Beispiel wünschen, für so Point-and-Click-Adventure zum Beispiel, wo man sich dann auch ein bisschen verlieren kann in Cozy-Modus, einen Maus-Support. Ich hasse es tatsächlich, Point-and-Click-Adventures mit einem Controller zu zocken. Ich meine, ja klar, Super Nintendo und Clock Tower hat man damals ja gezockt, wo man dann auch halt keinen Maus-Support hatte, aber ich meine, Leute, wir sind in 2022, da kann man noch einen fucking Maus-Support mit reinbringen irgendwie für die Switch. Also, ja, das ist zwar kein Point-and-Click, aber Quake hat Maus und Tastatur. Da funktioniert das auch super. Ich spiele jedes Mal im CGT, wenn wir Quake spielen, mit Maus und Tastatur. Und ja, es ist technisch auf jeden Fall möglich. Ich habe mit dem Kumpel ein paar Spiele probiert, alle von Night Dive. Manche haben Tastatursupport und manche Maus so halb, weil sie es wahrscheinlich nicht entfernt haben, aber tatsächlich geht es nur bei Quake vernünftig. Also technisch. Die Super Nintendo gab es ja noch eine Maus, hat sie leider nicht durchgesetzt. Ja, die Mario Paint Maus, ja. Genau. Ja. Mario Evario, glaube ich, gab es noch. Also ich weiß, dass bei der Wii, bei Indiana Jones und der Stab der Könige oder wie das hieß, konnte man Indiana Jones und Fate of Atlantis freispielen. Das konntest du dann halt mit der Wii-Boot dann steuern praktisch. Auch Initiativ fand ich. Ja, das gibt's auch auf der Switch Spiele, die man halt mit der quasi mit den Joy-Con wie eine Fernbedienung spielen kann. Maus und Tastatur-Support kann die Switch, aber leider implementieren die Entwickler eher Touch-Support. Naja, was heißt leider? Ich muss da aber auch mal widersprechen. Ich finde, okay, das heißt Point and Click, aber eigentlich finde ich es eher nicht so cozy, mit einer Maus im Bett rumzuliegen. Also ich denke, bei der Switch gerade eher auch in die Richtung, wie Flux das gesagt hat, dass ich dann am besten noch beide Arme von fern einfach nur dort und mit zwei Joy-Cons im Splitter einfach zocke. Das finde ich sehr, sehr geil. Es gibt ja noch diesen Gooseneck, den habe ich mir besorgt, den klemmst du dann quasi an deine Bettkante und dann lässt du den einfach nur so über dein Gesicht quasi drüber baumeln und hängst dann da die Switch rein und legst dich dann einfach nur flach ins Bett. Ja. Das muss ich wirklich merken. Das muss ich dann meistens nach einer halben Stunde einschlafen. Und das verhindert dann auch, dass die Switch dir ins Gesicht fällt, ne? Genau. Also das letzte Mal. Das ist ziemlich cool. Das letzte Mal, als ich Point-and-Click gespielt, also das war ja kein richtiges Point-and-Click, oder? The Room 2 auf der Switch. Ah ja. Der Joy-Con-Support ist schrecklich. Muss ich einfach dazu sagen, weil es jittert einfach die ganze Zeit hin und her. Also wenn du so wirklich eine unruhige Hand hast, dann ist das wirklich nicht schön. Für einen Touch-Support aber, da kann ich da wirklich dir zustimmen, Mo. Das ist dann wirklich, das ist schon nett. Das ist schon wirklich nett gemacht. Ja, das Spiel ist ja ursprünglich auch ein Handyspiel. Stimmt, das war ein Tablet, also, so ein Android-Game, ne? Ja. Ja. Ja, und das mit den Fernbedienung-Modes, so nenne ich das jetzt einfach mal, das ist mal gut und mal schlecht umgesetzt. Also ich habe das auch mal gut erlebt. Das war hier dieses Human Resource Machine zum Beispiel, falls das einer von euch kennt. Das ist so ein Spiel, ja, da musst du so Maschinensprache drin lernen. Und die haben auch andere Spiele wie Little Inferno, 7 Billion Humans. Das ist alles von den gleich gesendet. Da zum Beispiel funktioniert das wirklich 1A. Das ist dann wie mit der Wii. Aber ich habe es auch mal erlebt, wo es wirklich schlecht lief, muss ich auch sagen. Da muss man Glück haben. Was ich mich jetzt schon öfter gefragt habe, warum bei der Switch eigentlich kein Touchpad mitgeliefert wird. Das wurde doch bei DX mitgeliefert, bei wie heißt es? Nintendo Super DS. Mario Maker 2. Echt? Nintendo NX. Es gibt ein Mal-Spiel oder besser gesagt ein Programm, das halt als quasi Switch-Spiel verkauft wird. Das hat einen Touchpad. Ja, aber das ist doch bittersweet. Also wenn ich jetzt ein Touchpad zum Switch, zu der Switch haben möchte und mir dafür extra ein Spiel kaufen muss. Ne? Ich meine, wenn es ein besserer ist, ich weiß nicht, aber es ist grundsätzlich, ja, das gibt es bestimmt wahrscheinlich für 5 bis 10 Euro auch welche bei. Ich habe meine Maker sind doch welche rausgekommen. Meine ich ja. Ich fand das jedenfalls immer seltsam. Und jetzt hast du halt die OLED-Switch und da wird doch wohl keiner irgendwie mit seinen Fingern drauf rumpatschen wollen. Also das ist doch irgendwie Banane. Dann kannst du ja so ein Kondom über den Finger ziehen. Ich guck gerade, ja. So ein Touchpad wäre für Cosy Gaming auf jeden Fall auch was Feines. Ja, ach, Nintendo bietet das an. 7,99 € kannst du dir kaufen. Ich poste mal, das war jetzt unter Info. Ich poste das mal hier bei uns in Discord rein. Gutes 7,99 €, stolzer Scheiß. Ach, derzeit, aber derzeit nicht verfügbar. Also. Und das haben wir in einer Woche vom Sortiment genommen. Die hat sie nicht verkauft. Nochmal zurück zum Topic. Also, es ist ja noch Cosy Games. Was haltet ihr von Strategiespielen? Also, ich war jetzt so, momentan ist ja Triangle Strategy rausgekommen und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich immer noch, ich spiele es jetzt immer noch, selbst auf der Arbeit kann ich manchmal eine Runde da mitnehmen. Und zwar Final Fantasy Tactics Advance. Da mal auf meinem GBA. Und sowas ist natürlich auch mal für eine Runde oder so nicht schlecht. Ja. Ja, Strategiespiele, aber wenn sie rundenbasiert sind, finde ich. Das ist nämlich die Sache. Wenn du nämlich ein RTS hast, da bist du halt unter Zeitdruck. Du musst halt schnell Ressourcen farmen, deine Sachen aufbauen und vor allem auch eventuell deine Armee oder was auch immer haben. Bei rundenbasiert, da stimme ich dir zu, du kannst dir halt Zeit lassen. Ne? Du hast ja kein Zeitlimit da. Was dir im Nacken sitzt, was dir gleich sagt, okay, wenn du jetzt nicht in den 60 Sekunden deinen Turn machst, geht er halt dann dein Gegner weiter und dann kriegst du halt aufs Maul. Bei Wagenruf zum Beispiel. Sword Haste fand ich mega cozy. Also das ist so eins meiner 3 cozy Games, die ich mir auch aufgeschrieben hatte. Ja, was so rundenbasierte Sachen angeht, würde ich auch auf jeden Fall direkt irgendwie die also JRPGs und so rundenbasierte RPGs auf jeden Fall. Also mein was das angeht, so ein Spiel wie Dragon Quest 11, ich würde immer sagen, was AAA-Titel angeht, war das, glaube ich, mein liebstes Switch-Spiel, was ich gespielt habe sowieso. Und das ist so ein Spiel, das, wie gesagt, das kann man kann 5 Stunden, 6 Stunden, 10 Stunden am Stück da sitzen und das spielen und kommt befriedet daraus, oder man spielt 30 Minuten und das Spiel schafft es irgendwie, einen runden Bogen zu schaffen. Also ich fand das Game Design technisch, wie gesagt, holt einen das, egal in welcher Stimmung man ist, immer ab, das Spiel. Wenn man denn was für klassische JRPGs übrig hat, das ist natürlich vorausgesetzt. Und das fand ich extrem cozy. Eben weil man right at home ist. Also das Spiel ist angenehm staubig. Ja, dem stimme ich zu. Ja, ich glaube, das ist auch ein Indiz dafür, für Cosy, für mich zumindest, dass man eben keinen Druck verspürt beim Spielen. Ne? Normalerweise, wenn ich spiele, habe ich immer das Gefühl, ich will Progress machen, ich will besser werden, ich will Probleme lösen, ich will mich challengen. Das führt aber auch immer dazu, dass ich beim Spielen immer einen gewissen Grundstress habe und den brauche ich auch. Ja. Weil ich unter Stress dann halt besser werden möchte. Aber sobald ich in diesen Cozy-Modus gehe, also wenn ich Spiele spielen will, wo ich halt ausgesprochen wenig gestresst werden möchte, dann sind das eben Spiele, wo ich diesen Zeitdruck oder diesen Progress-Druck nicht fühlen möchte, ne? Ich finde, das kann man auch schön an seiner Haltung irgendwie festmachen. Man merkt das ja beim Zocken so, wenn man sich so nach hinten lehnt, im Sitzen und dann ganz entspannt zocken kann, dann ist man auf jeden Fall im Cozy-Modus. Und sobald irgendwas Krasses kommt, geht man meistens so nach vorne zum Zocken und dann kommt die Action. Ja, stimmt. Aber da habe ich mal eine Frage bei Wargroove, weil ihr habt ja zum Beispiel so eine Wargroove-Gruppe auf, oder nicht? Ist es denn nicht schon Stress beziehungsweise Druck, wenn jetzt in den Channel geschrieben wird, ja, hier, nächster ist jetzt dran hier, jetzt aber mach mal und so? Nicht bei uns, nicht bei okay. uns. Also ich habe schon alle, Rekorde gebrochen von Delay an Spielen. Also ich habe meinen Zug erst einen Monat später gemacht. Von daher sind alle ganz entspannt. Geil. Ja, ja. Für dich ist das vielleicht entspannt, aber für ja. den, der dann weiterspielen möchte, für den nicht mehr. Ja, aber ich bin ja Hausmeister. Da muss ich dann nämlich immer daran erinnern. Das stimmt, ja. Aber wir haben es durchgestanden und da habe ich ehrlich gesagt gar keinen Druck und keiner von uns baut da einen Druck auf. Aber das ist natürlich eine Frage der Community. Ne? Das ist natürlich auch ein guter Einwand. Also bei uns in der Community nimmt das jeder auf jeden Fall locker und macht auch keinen Druck. Aber es gibt auch natürlich Leute, die wollen am Tag schon 4, 5, 6 Züge machen. Und wenn das nicht läuft, dann sind sie unzufrieden. Klar, das ist dann ein sozialer Aspekt, der damit reinspielt. Und da kann man eigentlich nur darauf antworten. Es kommt immer darauf an, mit wem man spielt. Bei uns ist es nicht so. Das entspannteste Cozy-Game, was ich letztes Jahr erfahren durfte, war hier, das war auch eine Zeit lang hier im Chat gehypt, The Longing. Ich habe selbst gar nicht so viel gespielt. Ich habe es mal über Flux-Account dann gestartet. Ich habe es mir auch gar nicht geholt. Ich habe es einfach nur gestartet. Und ich habe es, glaube ich, irgendwie maximal 3 Stunden oder 4 Stunden gespielt und es war mir wirklich zu lahm. Und ja, es war schon aufregend vom Design, auf jeden Fall. Das war schon cool gemacht. So die Grundidee, dass man halt auch diese 350 Tage irgendwie rumkriegen muss. Und ich bin halt jetzt ganz gespannt. Ich muss jetzt müsste das Game jetzt nochmal anmachen und eigentlich müsste diese 350 Tage rum sein. Ich habe ja nur 3 Stunden gespielt. Mal gucken, was passiert. Mo, du auch, ne? Stimmt. Ich habe 5 Stunden gespielt und dann nie wieder angemacht. Das Beste war, Mo hat sich, bevor er The Longing gekauft hat, er gesagt, ich werde es kaufen und nur einmal anmachen und nach einem Jahr nochmal und da werde ich das Ergebnis sehen. Und es ist bald tatsächlich so eingetroffen. Da muss ich dann aber auch sagen, so Real-Time-Games wie zum Beispiel sowas wie Animal Crossing oder sonst was, das würde mich super stressen. Wenn ich ganz genau weiß, ich muss jetzt heute um 16 Uhr auf meine Insel gehen, weil da dieses besondere Event gerade ist oder ich da irgendwelche komischen Blumen kriege. Also, boah, nee. Geben mir auch so. Kann ich nur so weitergeben. Das ist auch ein furchtbares Design. Setzt die Spieler total unter diesen Spieler, die mit so einer Art sozialen Druck halt arbeiten, finde ich ganz schlecht vom Design her. Geht schon fast in Richtung Dark Pattern, wenn das Spiel sagt, du solltest innerhalb dieser Zeit dich irgendwann mal einloggen, sonst kriegst du irgendwas später nicht mehr. Das ist ganz schlecht für Cozy Game. Ja, man sagt generell auch, so Limitierungen, zeitliche Limitierungen gehören oft auch zum Werkzeug von Dark Pattern. Wenn man dann sagt, nur ab einer gewissen Zeit kann man nur ein bestimmtes Item erhalten. Na, das erzeugt dann diesen sozialen Druck, das gehört definitiv zum Dark Pattern. Gibt es denn eigentlich welche paar Spiele für euch jetzt, die euch so einfallen, die man so als Cozy Games in der Theorie bezeichnen könnte, die aber absolut nichts für euch sind? Also mir fällt jetzt ganz spontan mal Kingdom Hearts ein. Ja, Kingdom Hearts ist eine Sache für sich, aber ich weiß nicht. Ich weiß nicht, es sind halt vielleicht Spiele, die halt nicht jedem gefallen oder keine Ahnung, aber ich finde jetzt Kingdom Hearts ist zwar ein bisschen entspannt, aber auf der anderen Seite, ich weiß nicht, es zieht mich nicht so in den Bann. Ja, ich wollte dann noch mal kurz meinen Hut in den Ring werfen und erstmal vorher Empfehlungen nennen. Eine große Empfehlung, die ich habe, ist A Journey to the Savage Planet. Das spiele ich gerne mit dem Möwe zusammen. Und das finde ich super entspannt. Man läuft einfach durch die Welt, kann die ganzen Pflanzen einscannen. Man kennt die ganzen Planeten nicht, auf denen man gelandet ist. Guckt, was für Tiere das sind. Man kann auch hin und wieder mal welche abballern. Aber im Grunde stresst sich das Spiel nicht. Du hast die ganze Zeit nur Exploration, das, was auch der Eisen vorhin meinte, wo man sich halt aussuchen kann, geht man jetzt in die Action oder in die Exploration, das hat man bei Journey to the Savage Planet ganz stark. Das macht mir super viel Spaß, auch wenn man zu zweit spielt und dann irgendwie so Plattformer-Elemente hat und zusammen überlegt, wie können wir jetzt auf eine bestimmte Plattform oder auch mit unkonventionellen Methoden zu einer bestimmten Plattform. Das macht super viel Spaß. Ein zweites Spiel, was ich halt auch öfter in Discord empfohlen habe, ist Happy Birthdays. Da, das ist ein Spiel von dem Macher von Story of Seasons, Harvest Moon. Und der hat ein Spiel entwickelt, da bekommt man einfach so einen Kubus und da kann man die Landschaft erhöhen oder verkleinern und dann ändert sich auf dem Planeten die Temperatur und dann kann man dort Leben entstehen lassen. Und dann das ganze Leben, was da entsteht, sind tatsächlich Lebewesen, die immer auf der Erde existiert haben, von der Steinzeit an und davor. Und da muss man halt am Ende, also das Ziel des Spiels ist zu schaffen, dass irgendwann auch der Mensch entsteht. Und wenn man das danach geschafft hat, kann man aber trotzdem noch weiterspielen. Also das hat eigentlich kein Ende, das Spiel. Und man versucht einfach, die Welten so zu gestalten, dass bestimmte Kreaturen auf diesem Planeten dann leben können. Und da habe ich auch sehr, sehr viele Stunden damit verbracht, weil man es einfach so laufen lassen kann, so nebenher und hin und wieder mal gucken, ob man noch was im Gelände ändern möchte, damit irgendwelche neuen Tiere entstehen können. Man hat auch einen riesen Baum an Lebewesen, die man alle nacheinander freischalten kann. Und ein relativ unbeliebtes Spiel unter den Nindies, was ich aber trotzdem halt öfter zum Cozy Gaming anmache, ist NBA 2K. Und zwar spiele ich da einfach den Trainer-Mode. Dann nehme ich mir ein Team, bin halt auch Trainer und dann konfiguriere ich halt meine Mannschaft und dann lasse ich das halt die ganze Zeit laufen, gucke hin und wieder mal, wie meine Mannschaft halt gespielt hat. Und das sind halt so die drei Spiele, die ich wirklich zum Runterkommen und Entspannen spiele. Also Spiele, die eigentlich zum Cozy Gaming gedacht sind, aber bei mir einfach nicht zünden, ist bei mir tatsächlich auch das, was der Heddy Bear vorhin noch meinte, hier dieser Nintendo-Kracher. Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Nintendo-Kracher, ich habe viele Mario Kart? Nee, das letzte. Platoon? Nein, das, was er genannt hat auch. Animal Crossing. Animal Crossing, genau. Ja. Mir fällt nicht einmal der Name ein. Das ist auch überhaupt nichts für mich. Und ich finde es auch wirklich seltsam, dass ich mich da an den Tageszeiten halten soll. Ich meine, ich bin berufstätig. Wie soll ich denn jetzt irgendwie um 11 Uhr oder 15 Uhr das Spiel anmachen und da mal reinschauen? Das ist nicht so meins. Ja, darf ich auch noch mal ein paar nennen? Was ich mir so aufgeschrieben hatte, war Short Hike. Ne? Da hatte ich ja schon mal drüber gesehen. Stimmt, super cozy, ja. Das Spiel. Das hat auch so Exploration und schöne Flugmechanik. Total süß gemacht. Man ist mit so einem kleinen Küken unterwegs und muss dann halt letztendlich auf so einen Berg hochklettern. Ist auch in ein paar Stunden zu schaffen, das Spiel. Das ist also so ein Spiel, was man an einem Sonntag durchspielen kann. Dann ist mir noch ins Auge gesprungen gerade Yoko's Island Express. Das haben, glaube ich, auch einige von euch hier gespielt. Ja, geiles Spiel. Das fand ich auch super cozy, das Spiel. Wunderbar, das Spiel, großartig. Kann ich auch mal empfehlen. Weil das ist ein Metroidvania und ein Spiel, was gleichzeitig eine Pinball-Mechanik mit reinbringt. Und bei dem Spiel habe ich, glaube ich, auch überhaupt keinen Stress gehabt und auch nicht diesen Metroidvania-Struggle gehabt, den man sonst so hat bei diesem Spiel manchmal, dass man nicht weiß, wie es weitergeht. Das war eigentlich relativ entspannt, was das angeht. Und ja, das dritte, was ich mir noch aufgeschrieben hatte, war Golf Story. Das haben, glaube ich, auch einige von euch. Oh ja, stimmt. Auch das ist auch ultra cozy gewesen. Und das war auch das Spiel, was ich so wirklich im Liegen mit diesem Gooseneck gespielt habe, sodass die Switch quasi über mir hing, während ich im Bett lag und einfach nur alle Viere von mir gestreckt habe und dann so ein bisschen Golf gespielt habe. Also mega entspannt. Ja. Locke, hast du auch noch Empfehlungen? Stardew Valley auf jeden Fall. Dann kannst du dir ja quasi auch aussuchen, was du machst. Ob du jetzt ein bisschen angelst oder in die Höhle gehst, ein bisschen Monster klatscht oder ob du dann einfach nur da und dich um deine Pflanzen kümmerst, ne? Oder deine Tiere. Ja. Alles klar. Sollen wir, können wir mal Static Carry On fragen? Du hast doch gar nicht, glaube ich, irgendwelche Empfehlungen genannt, oder? Was würdest du so als Cozy Game? Stimmt, ich habe Valhalla und das Copy. Ah, stimmt. Stimmt. Eisen, was würdest du empfehlen als Cozy Game? Ja, also ich Xenoblade Chronicles. Ach, Wahnsinn. What? Okay. Ja, da waren dann 100 Stunden drin, das müsste ein Cozy sein. Ja, okay, gut. Ja. Ja, Genshin Impact spiele ich halt gerne zum Entspannen, weil da kannst du halt viel sammeln und die Musik ist dann auch relativ entspannt eigentlich, wenn du durch die Welt da rumläufst. Denke mal, das hat so auch so das gleiche wie bei Zelda. Ja, diese Expansion, genau. Alles klar. Kirby, was hast du Empfehlungen für Cozy Games? Also eine Sache, die noch so ein bisschen Offbeat ist, irgendwie die vielleicht nicht so komplett in die klassische Cozy-Kerbe passt, aber die so vielleicht so ein Grenzgänger ist, es. Das empfehle ich immer gerne. Ist leider ein Steam-Exclusive, ist The Adventures of Tennant Till. Das ist ein sau cooles Pixel-Art Schmapp. Und das hat, und deswegen erwähne ich es eigentlich, es hat so einen wahnsinnig gechillten Soundtrack, dass, obwohl teilweise die Action dann ganz schön aufdreht, sozusagen, allein dieser Soundtrack, der chillt einen so runter. Also natürlich immer nur bis zu dem Punkt, wo halt dann das Schmapp wirklich reinkickt und dich umbringt. Und sobald man anfängt, das wirklich grinden zu wollen, wird es dann auch weniger entspannt. Aber wenn man einfach ohne große Ambitionen mal ein bisschen schmappen will, ist das extrem chillig, wie ich finde. Erstmal. Und was ich auch im Discord ja schon mal erwähnt hatte, ist, ich bin ja einer von wahrscheinlich zwei Menschen auf der Welt, die Vanilla No Man's Sky damals extrem geliebt haben. Und also ich verstehe alle Kritikpunkte und ich bin auch der Meinung, dass das niemals hätte ein Vollpreistitel sein dürfen und es wurde falsch promoted und alles. Aber ich hab in dem Spiel eben irgendwie, mich hat das irgendwie extrem verzaubert in seiner Kargheit. Und ich weiß nicht, ich habe das damals immer auf dem Beamer gespielt, in riesig, und ich bin ein großer Science-Fiction-Fan und diese wunderbaren leeren Planeten und dieses Nichtstun hat mich so gechillt. Ich hab wirklich 40 Stunden in Vanilla No Man's Sky und ab dem Zeitpunkt, wo die das Ding irgendwie mit Leben gefüllt haben, hat es aufgehört, mich zu interessieren. Insofern, das ist Vanilla No Man's Sky, ist eines meiner liebsten Cozy Games. Ja. Ich habe mir gerade nochmal The Adventures of Tennant Hill hier auf Steam angeschaut und das ist aber auch ein richtiges Bullet Hell, ne? Ja, deswegen meine ich, es ist kein klassisches Cozy Game, aber es ist, ich wollte es eben nur erwähnt haben, weil ich eben finde, dass auch die Art der Präsentation immer viel dazu beiträgt, in welche Stimmung einen das dann so kickt. Und sozusagen das holt einen total ab mit so einem gechillten Soundtrack und irgendwie die Art und Weise, wie sich die Figuren bewegen, die Steuerung ist super straightforward und es ist irgendwie entspannt, aber es ist natürlich kein klassisches Badewannenspiel jetzt. Ja. Insofern, aber das wären dann ja eher die Spiele, die man so mit einem, wo man den Controller nur noch mit einer Hand hält und so. Eben sowas wie Visual Novels oder wenn es was für einen ist, sowas wie Deckbuilding Games, was jetzt nicht so meine Welt ist, aber genau, also sowas bei Visual Novels habe ich immer eher das Problem, dass die für mich zu cozy sind. Ich schlafe dann immer sofort ein. Also auch wenn ich es mag. Also ich habe zum Beispiel zweimal versucht, Disco Elysium zu spielen und ich fand es ganz fantastisch, aber ich halte nicht länger als eine halbe Stunde durch und dann ratze ich weg. Ach krass, okay. Kenne ich aber grundsätzlich das Problem, manchmal habe ich das auch, dann spiele ich das und finde es voll cool und werde immer müder und immer müder. Und ja, dann denke ich mir, oh scheiße, jetzt muss ich aufhören, weil ich krieg schon die Hälfte nicht mehr mit. Ja, das Problem habe ich auch. Aber es ist auch, also bei mir zumindest ist es auch oft so, wenn ich in dem Cozy-Modus bin, dann ist das auch meistens, weil ich keine Kraft habe, ein richtiges Spiel zu spielen. Das heißt, eigentlich rechne ich damit, dass ich eh nur eine halbe Stunde spielen werde und dann wegratzen werde. Ich weiß nicht, ob euch das so geht. Manchmal habe ich auch einfach Bock, kein anstrengendes Spiel zu spielen, so ein bisschen entspannen. Das ist für mich schon auch echt eine gute Art und Weise, ein Spiel zu spielen. Das habe ich im Vergleich recht wenig. Aber es ist sowas wie Leisure Suit Larry hat mir dann auf einmal dachte mir, boah, es ist echt so voll entspannt. Ich muss eigentlich nur ein bisschen schauen, was auf dem Bildschirm los ist, ein paar mit dem Analogstick Aktionen drücken und fand es super gut, weil das halt so entertaining ist, ohne dass man halt ja auch ein bisschen so filmlastig, weiß nicht, wenn ich gerade eh schon rede, ich habe nämlich ein paar Spiele mir auch vorher nochmal durchgedacht. Spiritfarer ist ein sehr, sehr gutes Cozy-Game, das ist ein bisschen wie Stardew Valley. Das muss ich nur mal weiterspielen, weil ich leider aufgehört habe. Du bist halt, die erzählen halt die Seelen Geschichten über das, was sie erlebt haben und du musst sie halt quasi in so eine letzte, ja, nicht Ehre erweisen, aber halt einfach die als Fairer überbringen. Und es ist halt super schön gemacht. Kann man auch sehr, sehr gut so zu den klassischen Cozy Games zählen. Dann eben ja auch Visual Novels oder so kleine Abenteuerspiele. Hab ich ein richtig, richtig gutes. Das fand ich total, ja, ich nenne es mal knuddelig und super süß gemacht und von der Story auch tiefer, als ich mir tatsächlich am Anfang vorgestellt habe. Das Spiel heißt The Beer's Restaurant oder nur Beer's Restaurant oder im Deutschen, glaube ich, geht es tatsächlich auch auf Steam, sehe ich gerade. Das Restaurant des Bären. Super süßes Spiel. Das Sprite Work ist jetzt nicht super detailliert, aber total liebevoll gemacht und angenehm zum Ansehen und eben, wie gesagt, zum Knuddelfaktor. Und die Story ist erstaunlich tiefgründig. Das habe ich gar nicht erwartet. Und habe das hauptsächlich dann mal gespielt wegen aus dem Grund, weil ich es halt sehr nett vom Optischen fand. Ja, es geht halt zu den klassischen, weiß nicht, sowas wie eben To the Moon auch, super cozy Game, wo du einfach die reine Geschichte erzählt bekommst mit ein bisschen Rätsel, die du noch, nicht Rätsel, sind eigentlich mehr Bilderpuzzles, die manchmal reinkommen. Ja, auch sehr, sehr, sehr gute Spiele. Alles klar, ja, stimmt. Ja, aber also, von dir. Was mir noch einfällt, was jetzt noch nicht genannt wurde, wäre noch hier Absolut Drift. Das ist auch ein ziemlich entspanntes Racing-Game. Also, ja, es geht gar nicht richtig ums Rennfahren, mehr um gute Zeiten fahren im Prinzip und es dreht sich hauptsächlich ums Driften, aber in ganz entspannter Form und ganz entspanntem Ambiente. Die Musik ist ziemlich chillig und die Optik ist auch sehr reduziert. Also das Spiel ist, ich glaube, das hat, glaube ich, gerade mal 3 oder 4 Farben, wenn man so möchte. Ja, ja. Ah. Absolut Drift. Ich habe es nochmal für den Computer gesehen und dann dachte ich mir, irgendwie gar nicht so Bock drauf. Ja, das ist halt so wie das, wie halt. Ich weiß gerade nicht, wie der Grafikstil heißt, aber dieses Low-Poly-mäßige, oder? Das müsste das sein. Ja, so ein bisschen, ja. Low-Poly gibt's. Aber einen schönen, sag ich mal, ne? Hm? Wieso? Wie Lonely Mountains und so. Genau. Mhm. Ja, und mein persönlich schönstes Cozy-Game ist nach wie vor das Cork-Gadget. da kann ich so unglaublich tief drin abtauchen, also schön mit Kopfhörern und dann beschäftigt man sich ja letzten Endes nur mit verschiedenen Synthesizer-Sounds und kombiniert die und kommt da auf total abgefahrene Grooves und aber ja, also das ist mein persönliches Cozy Game Nummer 1. Du hast ja letztens mal, kannst du nicht exportieren, oder? Das geht mit dem leider nicht, glaube ich, hast du mal gesagt. Wie meinst du? Dass du mit Cork Gadget auf der Switch Dateiformate exportieren kannst, zum Beispiel MIDI oder sowas. Ja, man müsste sich extra eine App dazu kaufen mit dem Handy und kann QR-Codes einlesen, aber ich mache das über die Mini-Klinke, die aus der Switch raus und habe ein Aufnahmegerät. Ja. An der Stelle sei erwähnt, dass unser Intro-Lied und Outro-Lied vom Möwe gemacht wurde auf der Switch. Genau, auch mit dem Cork-Gadget, genau. Genau, ja. Und du hast, doch mal letztens ganz schön bildlich erklärt, wie das so für dich ist, wenn du auf dem Cork-Gadget so einen neuen Synthesizer für dich entdeckst. Ja, ich habe letztes Mal auch gesagt, das ist halt wie so eine akustische Schachtel Pralinen irgendwie so. Genau. Da kann man sich dann so jeden einzelnen Sound irgendwie mal vornehmen und man kann ja jeden Sound auch verändern und daran rumschrauben an den Synthes und ja, das ist wie Akustik naschen ohne fett zu werden. Ne?